William Faulkner, der 1897 im amerikanischen Bundesstaat Mississippi geborene Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 1949, ist nicht berühmt für besinnliche Weihnachtsgeschichten. Mit seinem umfangreichen Werk, darunter 18 Romane, gehört er zu den Säulenheiligen der Erzählkunst im 20. Jahrhundert. In seinen Büchern schildert er die Welt des amerikanischen Südens, die Landschaft Mississippis, die sozialen Umbrüche in dem halben Jahrhundert nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, die Rivalität zwischen Schwarz und Weiß. Auch die heutige, etwas unkonventionelle Weihnachtsgeschichte spielt im Süden, im Milieu von kleinen Leuten, um nicht zu sagen Kleinkriminellen. Doch an diesem Tag ist die Sehnsucht nach ein wenig Frieden und Schönheit und vor allem nach Geschenken universal, vor allem bei den Kindern. Hören Sie Klaus Miedl mit einer weihnachtlichen Geschichte aus dem Jahr 1935, die zu den populärsten Arbeiten von William Faulkner gehört. Ihr Titel: Das wäre fein. Wir konnten hören, wie das Wasser in die Wanne floss. Wir sahen uns die Geschenke an, die auf dem Bett verstreut lagen, so wie Mama sie in buntes Papier verpackt hatte mit unseren Namen drauf, damit Opapa, wenn er sie vom Baum abnimmt, gleich weiß, für wen sie sind. Für jeden war ein Geschenk da, außer für Opapa, weil Mama gesagt hat, Opapa wäre schon zu alt, um noch Geschenke zu kriegen. Nur noch heute Abend und morgen früh, dann setzen wir uns in die Bahn. Außer Papa, denn der muss über Heiligabend im Mietstall bleiben, und fahren zu Opapa. Und dann kommt morgen Abend und dann ist Weihnachten. Und Opapa holt die Geschenke vom Baum und ruft unsere Namen auf. Und mein Geschenk für Onkel Rodney, das ich ihm für meinen eigenen Groschen gekauft habe. Und nach einer Weile oder so wird Onkel Rodney Großpapas Pult hochheben und einen Schluck aus Opapas Medizinflasche tun. Und vielleicht gibt er mir noch einen 25er, weil ich ihm helfe. Wie letzte Weihnachten und nicht bloß einen Sechser, so wie letzten Sommer, wie er Mama und uns besuchte und wir mit Mrs. Tucker zu tun hatten, ehe Onkel Rodney nach Hause ging und für die Kompressgesellschaft zu arbeiten anfing. Oder vielleicht sogar einen halben Dollar. Und ich meine, ich kann es gar nicht erwarten. Ich konnte die Geschenke beim Kaminfeuer noch sehen. Die für Onkel Rodney und Oma und Tante Luisa und Tante Luisas Mann Onkel Fred und Cousine Luisa und Vetter Fred und das Baby und Opapas Köchin und unsere Köchin, das war Rosie. Und vielleicht müsste einer Opapa was schenken. Bloß das müsste vielleicht Tante Luisa tun, weil sie und Onkel Fred bei Opapa wohnten. Oder Onkel Rodney, denn der wohnte auch bei Opapa. Onkel Rodney hat Mama und Papa immer was geschenkt. Aber vielleicht wäre es Zeitverschwendung für Onkel Rodney und auch für Opapa, wenn Onkel Rodney ihm was schenkte. Denn einmal habe ich Mama gefragt, warum Opapa sich immer das Geschenk, das Onkel Rodney Mama und Papa macht, so ansah und so wütend dabei wurde. Und Papa fing an zu lachen und Mama sagte, Papa sollte sich was schämen, denn Onkel Rodney könnte nichts dafür, wenn seine Freigiebigkeit größer wäre als seine Brieftasche. Und Papa sagte, ja, Onkel Rodney könnte wirklich nichts dafür. Und er wüsste keinen, der sich so viel Mühe gäbe, Geld zu verdienen wie Onkel Rodney. Und Onkel Rodney hätte alles Mögliche versucht, außer Arbeit. Und wenn Mama 2 Jahre zurückdächte, könnte sie sich wohl an die Zeit erinnern, wie Onkel Rodney Gott danken könnte, dass er in der bewussten Angelegenheit einen Mann fand, dessen Freigebigkeit, oder wie Mama das nennen mochte, um mindestens $500 kleiner war als seine Brieftasche. Und Mama sagte, sie verbäte es, Papa zu sagen, Onkel Rodney hätte das Geld gestohlen. Das wäre nur böswillige Verleumdung gewesen. Und Papa wüsste das. Und Papa wäre wie die meisten Männer gegen Onkel Rodney voreingenommen. Sie wüsste nicht, warum. Und warum Papa sich überhaupt darüber auffielt, dass er Onkel Rodney die $500 geliehen hatte, als der gute Name der Familie auf dem Spiel stand. Und Opapa würde es schon aufbringen und Papa zurückzahlen. Und dann fing sie an zu weinen und Papa sagte, lass schon, lass schon. Und Mama weinte und sagte, Onkel Rodney wäre nun mal der Jüngste und deshalb würde Papa ihn wohl hassen. Und Papa sagte, lass schon, um Gottes Willen, lass doch schon. Denn Papa und Mama wussten doch nicht, dass Onkel Rodney die ganze Zeit, wie er im letzten Sommer bei uns war, sein Geschäft betrieben hatte. Sie wussten ebenso wenig wie alle anderen in Mottstown, dass er letzte Weihnachten Geschäfte machte, wobei ich ihm zum ersten Mal geholfen habe und einen Vierteldollar von ihm dafür bekam. Denn er sagte, es ginge niemand was an, außer ihn selber, wenn er lieber mit Damen Geschäfte machte als mit Männern. Nicht einmal Mr. Tucker ginge es was an. Er sagte, ich liefe ja auch nicht bei allen Leuten herum und erzählte ihnen, was Papa triebe. Und ich sagte, jeder wüsste ja, dass Papa in dem Mietstall wäre und das brauchte ich niemand zu erzählen. Und Onkel Rodney sagte, na ja, dafür hast du den halben Sechser verdient. Und ob ich weiter Sechser verdienen wollte oder ob er lieber einen anderen anstellen sollte. Ich habe aber weitergemacht und durch Mr. Tuckers Zaun geguckt, bis er herauskam, um in die Stadt zu gehen. Und ich ging hinter dem Zaun lang bis zur Ecke und passte auf, bis Mr. Tucker nicht mehr zu sehen war. Und dann hing ich meinen Hut an den Zaunpfahl und ließ ihn da hängen, bis ich sah, dass Mr. Tucker wieder zurückkam. Bloß er kam nicht zurück, solange ich da war, weil Onkel Rodney immer schon vorher fertig war. Und dann kam er angeschlendert und wir gingen nach Hause und er erzählte Mama, wie weit wir den Tag spazieren gegangen wären. Und Mama sagte, wie gut das wäre für Onkel Rodneys Gesundheit. Gleich zu Hause hat er mir einen Sechser gegeben. Das war nicht so viel wie der Vierteldollar, als er zu Weihnachten mit der anderen Dame in Mottstown zu tun hatte. Aber das war nur einmal. Und er war den ganzen Sommer bei uns auf Besuch. Und da bekam ich mit der Zeit viel mehr als einen Vierteldollar. Und außerdem, das andere Mal war es Weihnachten. Und da hat er einen Schluck aus Opapas Flasche genommen, ehe er mir den Vierteldollar gab. Und diesmal gibt's vielleicht einen halben Dollar. Ich konnte es kaum erwarten. Aber schließlich wurde es doch endlich hell und ich zog meinen Sonntagsanzug an und ich wollte zur Haustür gehen und sehen, ob die Mietskutsche noch nicht da wäre und dann in die Küche, um Rosie zu fragen, ob es noch nicht losginge. Und sie sagte, dass der Zug erst in 2 Stunden abführe. Dann kam Mama herausgerannt und hatte nicht mal den Hut auf und sagte, es wären doch noch 2 Stunden Zeit und sie war nicht mal angezogen. Und John Paul sagte, ja, nee, Frau, aber Papa schickte ihn und John Paul sollte Mama ausrichten, Tante Luisa wäre da und Mama sollte schnell machen. So stellten wir den Korb mit den Geschenken in die Kutsche und ich fuhr auf den Bock mit John Paul. Und Mama drinnen im Wagen fragte aufgeregt, was denn mit Tante Luisa los wäre. Und John Paul sagte, Tante Luisa wäre in einem gemieteten Einspänner gekommen und Papa hätte sie ins Hotel gebracht zum Frühstück, weil sie schon vor Tagesanbruch von Mottstown abgefahren wäre. Und vielleicht war Tante Luisa nach Jefferson gekommen, um Mama und Papa zu helfen, ein Geschenk für Opapa auszusuchen. Denn sonst haben wir für jeden eins, sagte ich. Ich habe eins für Onkel Rodney von meinem eigenen Geld gekauft. Und wir fuhren zum Hotel und Tante Luisa und Papa kamen heraus und Papa half Tante Luisa in die Kutsche und Tante Luisa fing an zu weinen und Mama rief aufgeregt, Luisa, Luisa, was ist denn? Was ist denn passiert? Und Papa sagte, warte doch, warte, denkt an John Paul. Und so war es doch wegen eines Geschenks für Opapa. Und es war wohl nicht gekommen. Und dann fuhren wir schließlich gar nicht zum Bahnhof. Aber wir fuhren rasch. Und Papa kutschierte und sagte, hat denn keiner gewusst, wo er steckt? Und Tante Luisa hörte ein bisschen auf zu weinen und sagte, Onkel Rodney wäre gestern nicht zum Abendessen gekommen, aber gleich nach dem Abendessen wäre er gekommen. Und Tante Luisa hätte ein schreckliches Gefühl gehabt, so wie sie seinen Schritt im Flur hörte. Und Onkel Rodney wollte ihr nichts sagen, bis sie in seinem Zimmer waren. Und da hätte er die Tür verschlossen und gesagt, er müsste 2000 Dollar haben. Und Tante Luisa sagte, woher in der Welt sie 2000 Dollar nehmen sollte. Und Onkel Rodney sagte, frage doch Fred. Das war Tante Luisens Mann. Und George, das war Papa. Sag ihnen, sie müssten eben sehen, woher sie es bekämen. Und Tante Luisa sagte, sie hätte dieses schreckliche Gefühl. Und sie sagte, Rodney, Rodney, was? Und Onkel Rodney fing an zu fluchen und sagte, verdammt noch mal, hör auf zu schluchzen und zu heulen. Und Tante Luisa sagte, Rodney, was hast du bloß gemacht? Und dann hörten sie beide unten an die Tür klopfen und Tante Luisa sah Onkel Rodney an und wusste die Wahrheit, noch ehe sie Mr. Pruitt und den Sheriff zu Gesicht bekam. Und dann hätte sie gesagt, sag bloß Pa nichts, verschweig es bloß Pa, der überlebt's nicht. Wer? Sagte Papa. Mr. Wie? Mr. Pruitt, sagte Tante Luisa und weinte wieder. Der Direktor der Kompressgesellschaft, sie zogen letztes Frühjahr nach Mottstown. Du kennst ihn nicht. Sie ging also runter an die Tür und es war Mr. Pruitt und der Sheriff. Und da hätte sie Mr. Pruitt um Opapas Willen angefleht und hätte es ihm beschworen, dass Onkel Rodney so lange im Hause bleiben würde, bis Papa käme. Und Mr. Pruitt sagte, wie furchtbar es ihm wäre, gerade zu Weihnachten. Und wegen Opapa und Tante Luisa würde er bis nach Weihnachten Frist geben, wenn Tante Luisa ihm versprechen würde, dass Onkel Rodney nicht versuchte, Mottstown zu verlassen. Und Mr. Pruitt hätte vor ihren Augen den Scheck vorgezeigt mit Opapas Unterschrift. Und selbst Tante Luisa hätte sehen können, dass Opapas Name. Und da sagte Mama, Luisa, Luisa, denk doch an Georgie. Und das war ich. Und Papa fluchte dazu und schrie, wie zum Teufel wollt ihr das vor ihm geheim halten? Wollt ihr etwa die Zeitungen verstecken? Und Tante Luisa weinte wieder und sagte, jeder müsste es ja erfahren. Und sie erwartete und hoffte nicht mehr, dass einer von uns jemals wieder den Kopf hochtragen könnte. Und sie hoffte nur noch, dass Opapa nichts erfahren könnte, denn das würde er nicht überleben. Sie weinte jetzt schrecklich. Und Papa musste anhalten an einem Bach und absteigen und sein Taschentuch für Mama nass machen und Tante Luisas Gesicht damit abzuwischen. Und dann nahm Papa die Medizinflasche aus der Brusttasche, tat ein paar Tropfen auf das Taschentuch und Tante Luisa roch daran und dann trank Papa einen Schluck von der Medizin aus der Flasche und Mama sagte, George! Und Papa trank noch mehr von der Medizin. Und dann tat er, als reichte er die Flasche Mama und Tante Luisa, damit sie auch einen Schluck nehmen sollten, und sagte, geniert euch nur nicht. Wenn ich eine Frau in dieser Familie wäre, würde ich auch anfangen zu trinken. Jetzt fuhren wir schnell, weil wir den letzten Berg hinunterfuhren in das Tal, wo Mottstown liegt. Bald würden wir schon den Geruch wieder merken. Nur noch heute und dann heute Abend und dann ist Weihnachten. Und Tante Luisa saß da mit einem Gesicht so weiß wie ein frisch gestrichener Zaun, auf den es geregnet hat. Und da sagte Papa, wer zum Teufel hat ihm überhaupt diesen Posten verschafft? Und Tante Luisa sagte, Mr. Pruitt. Und Papa sagte, wie das möglich wäre, wenn Mr. Pruitt bloß ein paar Monate in Mottstown lebte. Und da fing Tante Luisa wieder an zu weinen und wischte sich jetzt nicht einmal das Gesicht mit dem Taschentuch. Und Mama sah Tante Luisa an und fing auch an zu weinen. Und Papa nahm die Peitsche und zog dem Gespann eins über, so schnell es auch lief, und er fluchte. Gott verdammt noch mal, sagte Papa, ich seh schon, Pruitt ist verheiratet. Und so weinten Mama und Tante Luisa ganz toll, wie wir bei Opapa ankamen. Und wir gingen rein, wo sie Opapas Stuhl hingeschoben hatten. Und Opapa sagte, er hätte Papa erst morgen erwartet, aber er wäre bei Gott froh, endlich mal einen zu sehen. Denn heute Morgen wäre er aufgewacht und die Köchin wäre weg und Luisa wäre schon ganz früh irgendwo hingejagt. Und jetzt war nicht einmal Onkel Rodney zu finden, um runterzugehen und ihm seine Post und eine Zigarre oder zwei zu bringen. Und Gott sei Dank wäre nur einmal Weihnachten im Jahr. Und verdammt, wenn er nicht froh wäre, wenn es vorbei sei. Aber jetzt musste er lachen dabei. Denn immer, wenn er vor Weihnachten das über Weihnachten sagte, musste er lachen. Und erst nach dem Fest lachte er nicht mehr, wenn er das über Weihnachten sagte. Dann holte Tante Luisa selbst die Schlüssel aus Opapas Tasche und öffnete das Pult, das Onkel Rodney immer mit einem Schraubenzieher aufkriegte, und nahm Opapas Medizinflasche heraus. Und dann sagte Mama, ich sollte gehen und Vetter Fred und Cousine Luisa suchen. Onkel Rodney war also nicht da. Nur ganz zuerst habe ich gedacht, vielleicht kriege ich nicht mal einen Vierteldollar. Diesmal wird es nichts. Und so musste ich zuerst denken, auf jeden Fall wäre ja Weihnachten und das wäre immerhin etwas. Und ich ging so ums Haus herum und nach einer Weile kamen Papa und Onkel Fred heraus und ich konnte sie durch die Büsche sehen, wie sie riefen, Rodney! Rodney! Oder so. Dann musste ich in den Busch kriechen, weil Onkel Fred dicht an mir vorbeikam. Und dann gingen sie ins Haus zurück. Aber Onkel Rodney konnten sie nicht überlisten. Das hätte ich ihnen gleich sagen können. Ich hätte ihnen sagen können, dass Onkel Rodney manchmal sogar so lange wartete, bis es dunkel war, um an seine Arbeit zu gehen. Und daher machte es nichts, auch wenn ich erst am späten Nachmittag von Vetter Fred und Cousine Luisa loskommen konnte. Es war spät. Bald fingen sie unten in der Stadt an mit dem Feuerwerk. Und dann mussten wir es auch hören. Und so konnte ich zwischen den Latten, mit denen der Schuppen im Garten vernagelt war, gerade noch Onkel Rodneys Gesicht sehen. Ich konnte sein Gesicht da sehen, wo er unrasiert war. Und er fragte mich, wo zum Teufel ich so lange geblieben wäre, weil er den Zug von Jefferson schon vor dem Mittagessen hatte ankommen hören, vor 11 Uhr. Und ich müsste gleich nach dem Abendessen mich irgendwie herausstehlen. Und ob ich wohl glaubte, dass ich das fertig brächte. Und ich sagte, letzte Weihnachten wäre es ein $0,25 gewesen, aber da brauchte ich nicht aus dem Haus zu schleichen. Und er lachte und sagte, $0,25, ob ich schon mal 10 $0,25 auf einmal gesehen hätte. Und ich, nein, noch nie. Und er sagte, ich sollte gleich nach dem Abendessen da sein. Da würde ich 10 $0,25 zu sehen kriegen und nicht vergessen, dass nicht mal Gott wüsste, wo er sei. Und jetzt sollte ich mich zum Teufel scheren und wegbleiben, bis ich nach Dunkelwerden zurückkäme. Und mich konnten sie auch nicht anführen. Denn ich habe den ganzen Nachmittag auf den Mann aufgepasst. Und der hat gedacht, ich spiele bloß. Und vielleicht, weil ich von Jefferson war, statt von Mottstown, dachte er vielleicht, ich wüsste nicht, wer er wäre. Aber ich wusste es doch. Denn einmal, wie er hinten am Zaun lang ging und stehen blieb und seine Zigarre wieder ansteckte, da konnte ich das Abzeichen unter seinem Rock sehen, wie er das Streichholz anzündete. Und da wusste ich, dass er wie Mr. Watts in Jefferson war. Und da spielte ich am Zaun und konnte hören, wie er stillstand und mich ansah. Und ich spielte und er sagte, na, mein Junge, morgen kommt der Weihnachtsmann, was? Jawohl, sagte ich. Du bist doch der Junge von Miss Sarah da oben von Jefferson, ne? Sagte er. Jawohl, sagte ich. Weihnachten mit dem Opapa feiern, was? Sagte er. Obwohl dein Onkel Rodney heute Nachmittag zu Hause ist? Nein, sagte ich. Na, das ist ja sehr schade, sagte er. Ich hätte ihn gern mal eine Minute gesehen. Ist wohl zur Stadt gegangen, was? Nein, sagte ich. So, sagte er. Meinst du, er ist wohl auf Besuch gegangen? Vielleicht? Jawohl, sagte ich. Sagte er. Zu schade. Ich hätte ihn gern mal in einer kleinen Geschäftssache gesprochen, aber ich denke, ich werde ein bisschen warten. Dann sah er mich an und dann sagt er, bist du ganz sicher, dass er nicht in der Stadt ist? Jawohl, sagte ich. Na, mehr wollte ich nicht wissen, sagte er. Vielleicht, wenn du Tante Luisa oder deinem Onkel Fred was davon sagst, dann kannst du ihnen sagen, dass ich weiter nichts wissen wollte. Jawohl, sagte ich. Dann ging er weg. Und er kam nicht mehr am Hause vorbei. Ich habe aufgepasst. Aber er ist nicht wiedergekommen. Der konnte mich auch nicht anführen. Dann fing es an, dunkel zu werden. Und unten in der Stadt fingen sie an, Feuerwerk abzuschießen. Ich konnte deutlich die Schwärmer von der Stadt her knallen hören. Und der Mond schien jetzt. Aber ich konnte noch gut sehen, wie die Leuchtkugeln und Raketen zum Himmel stiegen. Dann erschien Onkel Rodneys Gesicht hinter der Ritze an der Hüttenwand. Denn ihn konnten sie nicht anführen. Sehr schön, sagte er. Das macht also 10 $0,25. Bloß ich denk nicht dran, dir 10 $0,25 zu geben, sagte er. Und ich wollte gerade sagen, du hast doch. Da sagte Onkel Rodney, denn ich werde dir 20 geben. Und ich sagte, jawohl, Onkel. Und er sagte mir, wie ich das richtige Haus finden würde und was ich zu tun hätte, wenn ich es fände. Bloß diesmal war nichts Schriftliches mitzunehmen, denn Onkel Rodney sagte, dies wäre eine Sache für 20 $0,25 und zu wichtig, um sie zu Papier zu bringen. Und außerdem brauchte ich kein Papier, denn ich würde sie doch nicht kennen. Und seine Stimme kam zischend hinter dem Fensterladen heraus, wo ich ihn nicht sehen konnte. Fang an der Hausecke an und zähle 3 Fenster. Dann wirfst du eine Handvoll Kies ans Fenster. Und wenn das Fenster aufgeht, wer es ist, geht dich nichts an, du kennst sie sowieso nicht, dann sage, wer du bist und sage, er wird in 10 Minuten mit dem Gig an der Ecke halten. Bringen Sie die Juwelen mit. Und sag das nochmal, sagte Onkel Rodney. Er wird in 10 Minuten mit dem Gig an der Ecke sein, bringen Sie die Juwelen mit, sagte ich. Sage, bringen Sie alle Juwelen mit, sagte Onkel Rodney. Bringen Sie alle Juwelen mit, sagte ich. Gut, sagte Onkel Rodney. Dann sagt er, na, worauf wartest du noch? Auf die 20 Viertel Dollar, sagt ich. Und da fluchte Onkel Rodney leise und furchtbar hinter der Ritze. Und dann sagt er, hör zu, ich hab jetzt die 20 Viertel Dollar nicht bei mir. Ich hab überhaupt keinen Viertel Dollar bei mir. Und ich kann nur welche kriegen, wenn ich hier rauskomme und die Sache erledigen kann. Und ich kann dieses Geschäft nicht zustande bringen, außer du tust dein Teil. Verstanden? Ich komme gleich hinterher. Ich warte dann gleich an der Ecke mit dem Gig, wenn du zurückkommst. Nun geh los, peil dich. Ich ging also über den Hof. Bloß der Mond schien jetzt hell und ich ging hinter dem Zaun, bis ich auf die Straße kam. Und das Haus war schon ganz dunkel, bis auf ein Licht. Das war also das Richtige neben den beiden Bäumen. Ich ging also durch den Vorgarten und zählte die drei Fenster. Und ich wollte gerade den Kies werfen, als eine Dame hinter einem Busch hervorgelaufen kam und mich am Arm fasste. Sie versuchte in einem Fort was zu sagen, bloß ich konnte nicht verstehen, was. Und außerdem kam sie nicht dazu, viel zu sagen, weil ein Mann aus einem anderen Busch heraussprang und uns beide zu fassen kriegte. Na, Junge, sagte er. Was gibt's denn? Bist du der Richtige? Ich tu was für Onkel Rodney, sagte ich. Dann bist du der Richtige, sagte er. Jetzt rang und schnaufte die Dame, was sie konnte, aber er hielt ihr den Mund zu. Also, was ist los? Ich hab ja nicht gewusst, dass Onkel Rodney überhaupt mit Männern Geschäfte machte. Aber vielleicht musste er das, seit er in der Kompressgesellschaft angefangen hatte zu arbeiten. Und dann hat er mir gesagt, ich würde sie sowieso nicht kennen und vielleicht hatte er das so gemeint. Er sagt, er wird in 10 Minuten an der Ecke sein, sagte ich, und alle Juwelen mitbringen. Er sagte, ich soll das zweimal sagen, alle Juwelen mitbringen. Die Dame schnaufte und wand sich jetzt so toll wie noch nie. Und so musste er mich wohl loslassen, um sie mit beiden Händen festzuhalten. Alle Juwelen mitbringen, sagte er und hielt die Dame jetzt mit beiden Händen. Das ist eine gute Idee. Das ist famos. Kann ich mir denken, dass du das zweimal sagen solltest. Sehr schön. Jetzt gehst du zur Ecke zurück und wartest. Und wenn er kommt, dann sag ihm, sie sagt, du sollst kommen und tragen helfen. Sag ihm das auch zweimal. Verstanden? Dann gingen er und die Dame wieder hinter die Büsche zurück. Und ich ging auch weg, zu der Ecke zurück. Und ich konnte die Leuchtkugeln und Raketen wieder von der Stadt her sehen und die Schwärmer knallen hören. Und dann kam die Gig zurück und Onkel Rodney zischte wieder hinter dem Verdeck wie hinter dem Fensterladen. Na, sagte er. Sie sagte, du sollst kommen und ihr tragen helfen, sagte ich. Was? Sagte Onkel Rodney. Hat sie gesagt, dass er nicht da ist? Nein, Onkel, sie hat gesagt, du sollst kommen und tragen helfen. Zweimal sollte ich sagen. Und dann sagte ich, wo sind meine 20 Viertel Dollar? Denn er war schon aus dem Gig gesprungen und über den Weg in die Dunkelheit unter den Büschen. Dann huschte er im Schatten weiter und ich ging zum Gig zurück. Und ich konnte die Leuchtkugeln und Raketen sehen und die Schwärmer knallen hören. Bloß jetzt war es spät und vielleicht waren alle Läden geschlossen. Und ich konnte Opapa kein Geschenk mehr kaufen, auch wenn Onkel Rodney zurückkam und mir meine 20 Viertel Dollar gab. Da fingen sie ganz plötzlich an, hinten beim Hause, wo Onkel Rodney hingegangen war, Schwärmer abzuknallen. Bloß sie schossen schnell 5 hintereinander. Und wie es nicht mehr knallte, dachte ich, vielleicht werden sie in einer Minute auch die Leuchtkugeln und Raketen abschießen. Aber das taten sie nicht. Sie schossen bloß die 5 Schwärmer ganz schnell und hörten dann auf. Und ich stand beim Gig und dann kamen die Leute aus den Häusern und riefen sich zu. Und dann sah ich auf einmal lauter Männer auf das Haus zulaufen, wo Onkel Rodney hingegangen war. Und dann kam ein Mann rasch aus dem Vorgarten, ging die Straße rauf zu Opapas Haus. Und ich dachte erst, es wäre Onkel Rodney und er hätte das Gig vergessen, bis ich sah, dass es nicht war. Aber Onkel Rodney kam gar nicht wieder. Und so ging ich hin zu dem Vorgarten, wo die Männer waren. Denn da konnte ich auch auf das Gig aufpassen und Onkel Rodney sehen, wenn er aus den Büschen kam. Und ich kam zu dem Vorgarten und ich sah 6 Männer, die trugen was Langes. Und dann liefen 2 andere Männer herzu und hielten mich an. Und einer von ihnen sagte, alle Teufel, das ist ja einer von den Bengels, der eine von Jefferson. Und da konnte ich sehen, dass das, was die Männer trugen, eine Fenstermarkise war. Und darauf war etwas in eine Decke gewickelt. Und so dachte ich zuerst, sie wären gekommen, um Onkel Rodney die Juwelen tragen zu helfen. Bloß ich konnte Onkel Rodney nirgends sehen. Und dann sagte einer der Männer, wer? Einer der Jungs, alle Wetter, den muss einer nach Hause bringen. Und der Mann hob mich auf, aber ich sagte, ich müsste auf Onkel Rodney warten. Und der Mann sagte, Onkel Rodney würde schon kommen. Und ich sagte, aber ich wollte hier auf ihn warten. Und dann sagte einer der Männer hinter uns, verdammt nochmal, bring ihn doch weg von hier. Und wir gingen weiter. Der Mann ließ mich auf seinem Rücken reiten und da konnte ich zurückschauen und sah die sechs Männer, die im Mondschein die Markise mit dem Bündel trugen. Und ich sagte, gehört das Onkel Rodney? Und der Mann sagte, nein, wenn es überhaupt jemandem gehört, so gehört es jetzt Opapa. Und da wusste ich, was es war. Ich sagte, das ist ein Weihnachtsgeschenk für Opapa. Von wem wird es wohl sein? Ist es von Onkel Rodney? Nein, sagte der Mann, von ihm nicht. Das ist ein Geschenk der Männer von Mottstown, siehst du. Aller Ehemänner von Mottstown. Dann konnten wir Opapas Haus sehen. Und alle Lichter waren jetzt angesteckt, sogar auf der Eingangsveranda. Und im Flur standen viele Leute. Ich konnte Damen sehen mit Kopftüchern. Und noch mehr gingen den Weg hinauf zum Eingang. Und dann konnte ich was im Hause hören, das klang wie Singen. Und dann kam Papa heraus und den Weg zur Pforte herunter. Und wir kamen auf ihn zu und der Mann setzte mich ab. Und ich sah auch Rosie am Gitter warten. Bloß jetzt klang es doch nicht wie Singen, denn es war keine Musik dabei. Und vielleicht war es wieder Tante Luisa. Und vielleicht mochte sie Weihnachten jetzt ebenso wenig leiden, wie Opapa immer sagte, dass er es nicht leiden könnte. Es ist ein Geschenk für Opapa, sagte ich. Ja, sagte Papa. Du gehst jetzt mit Rosi ins Bett. Mama kommt bald zu dir, aber du bist ganz artig, bis Mama kommt, auch zu Rosi. Hier, Rosi, bring ihn rauf, schnell. Sie brauchen mir das nicht erst sagen, sagte Rosi. Sie nahm mich bei der Hand. Nu, komm! Aber wir gingen gar nicht zurück durch unseren Garten, denn Rosi kam heraus und wir gingen die Straße runter. Und dann dachte ich, wir gingen hinten rum, um den Leuten auszuweichen. Aber das taten wir auch nicht. Wir gingen immer die Straße weiter und ich sagte, wo gehen wir denn hin? Und Rosi sagte, wir werden schlafen im Haus von einer Dame, die heißt Mrs. Jordan. So gingen wir weiter. Ich sagte gar nichts. Denn Papa hatte vergessen, was davon zu sagen, dass ich aus dem Haus geschlichen bin. Und vielleicht, wenn ich schön ins Bett ginge und still bliebe, würde er es bis morgen ganz vergessen. Und außerdem, die Hauptsache war, dass Onkel Rodney mir nicht durchging und ich meine 20 Viertel Dollar kriegte, ehe wir nach Haus fuhren. Und morgen kommt das vielleicht auch alles in Ordnung. So gingen wir weiter und Rosi sagte, da drüben ist's Haus. Und wir kamen in den Garten und da mit einem Mal sieht Rosi das Opossum. Es saß in dem Pflaumenbaum in Mrs. Jordans Garten und ich konnte es auch deutlich im Mondschein sehen und ich schrie, lauf, lauf und hol schnell Mrs. Jordans Leiter. Und Rosi sagte auch noch, eine Leiter, du gehst jetzt ins Bett. Aber ich habe nicht gewartet. Ich bin zum Haus gelaufen, Rosi hinter mir her, die rief, du, Georgie, kommst du wohl her? Aber ich blieb nicht stehen. Wir konnten doch die Leiter kriegen und das Opossum fangen und es Opapa schenken und es würde nicht mal einen Groschen kosten. Und dann gibt mir Opapa vielleicht sogar noch ein Vierteldollar. Und wenn ich dann die 20 Vierteldollar von Onkel Rodney habe, dann habe ich im Ganzen 21. Und das wird fein. Sie hörten Klaus Miedl mit der Weihnachtserzählung »Das wäre fein« von William Faulkner, eine Aufnahme aus dem Jahr 1982.